Also ich will nur kurz, also vielleicht ist es vorlaut, aber ich hätte furchtbar gerne noch irgendwie die Kurve heute Abend mit drei Stichworten zu diesem religiösen Inhalt. Ja. Abendmahlsstreit und um irgendwie noch die Vermittlung anzureißen, ja, wie sich das genau in dieser spezifischen lutherischen und nicht in der zwinglischen, nicht in der kalvinischen, nicht in der katholischen, nicht in der wiedertäuferischen Reformation da, also ausgedrückt, natürlich nicht, also nicht in der Gegenreformation oder so, ausgedrückt, also genau darin, aber wiederum auch, wie die Gegenreformation das natürlich auch aufnehmen musste. Ja. Denn es war nicht, also wenn man jetzt in so ein Fürstentum geriet, wo man halt katholisch sein musste, dann hatte man ja trotzdem die gleiche Not. Wie ist das da entäußert und aufgenommen worden von der katholischen Reaktion?